Ich habe keine Muckis, ich bin Profi-Junkie. Ich habe keine Muckis, ich bin Profi-Junkie. Sie sind ja angezogen wie Fasching heute. Ja, ja, ist ja auch immer Fasching. Angezogen wie Fasching heute.